Tante! Ist denn? Was machen denn die Hunde? Wo? Dort, bei dem Mann. Ist kein Mann, ist ein Denkmal. Was für ein Denkmal? Ein Mann, der denkt. Und die Hunde? Sinn aus Natur. Berta. Alois. Du. Aloysius. Spürst du mich? Aloysiusissimus. Ich und du. Du und ich. Agnes. Herr Direktor Bahnkron. Wie gehen die Geschäfte? Vorbei. Kredite. Einlagen. Alois, wir bekommen ein Kind. Das Aktivgeschäft ist passiv. Und die Kredite? Oh, Schatz. Schlecht, Herr Direktor Bahnkron. Noch immer keine Kunden? Die Leute brauchen kein Geld mehr. Was brauchen wir sonst noch? Wir müssen den Zinssatz erhöhen. Größere Sicherheiten verlangen. Ich werde Vater? Bewegliche Güter mit einbeziehen. Unsere Kunden erwarten das. Wer hat heute im Schalterraum Dienst? Alois und Berta. Ich und du. Oh, Mr. Baltimore, Sie wollen gewiss zu Fräulein Agnes. Raten, meine Liebe. Im ersten Stock. Danke, ich weiß. Hallo, Alois. Hallo, Baltimore. Der nächste, bitte. Ist niemand im Wartezimmer? Ein Mann mit einem Pferd. Kundschaft. Sieht so aus. Ausgezeichnet. Soll ich ihn gleich zu... Nein, zuerst Mr. Baltimore. Der ist noch nicht hier. Dann warte ich eben. Balti. Sie möchten etwas abholen. Du, meine Agnes. Du, mein Balti. Oh, Moor, mein Baltimore. Mein Agnes. Mein Balti. Hat Direktor Bahnkron schon nach mir verlangt? Vor einer halben Minute. Mein Baltimore. Dann will ich ihn nicht länger warten lassen. So long. Mein Baltimore. Of all. Herr Direktor Bahnkron. Sie sprechen ja schon ausgezeichnet europäisch, mein lieber Mr. Baltimore. Oh, da habe ich noch viel zu lernen. Verehrter Mr. Baltimore. Sehr geehrter Direktor Dr. Bahnkron. Direktor, mein Lieber, nur Direktor. Doktor bin ich keiner. Na, wenn schon. Für mich, sehr geehrter Direktor Dr. Dr. Bahnkron, sind Sie selbstverständlich in erster Linie mein Direktor. Großartig. Sie sind ja das reinste Sprachgenie. So arg wird es wohl nicht sein. Entzückend. Ganz, ganz reizend. So arg wird es wohl nicht sein. Mein Lieber, Sie wissen gar nicht, wie notwendig wir so etwas haben. Sie meinen? Nun eben diese schlichte, zum Herzen sprechende Art eines Understatements. Sie kommen aus den Staaten, Mr. Baltimore. Chicago. Ich schäme mich also. Machen Sie sich doch darüber kein Coca-Cola. Mein verstorbener Beichtvater pflegte immer zu sagen, und jetzt, mein Junge, nicht lange gefackelt, Gangster und Blumen gibt's überall. Lass mich dein Kompo sehen. Das ist die moderne Richtung. War aber schon vor dem Konzil. Ist ja auch nicht gerade konziliant gesprochen. Aber gemeint. Schon, aber... Kein Aber, mein lieber Baltimore. Chicago ist eine umwerfende Stadt. Ich liebe Chicago. Chick, wie man drüben sagt. Im Westen, im Osten sieht man das vornehmere Keigo vor. Meine Großmutter väterlicherseits stammt aus der berühmten Zirkusfamilie Barnum. Ach, deshalb das Barn in ihrer Krone. Ganz richtig, Barnkron ist ein Doppelzacken. Mein Großvater väterlicherseits stammt nämlich aus der berühmten Zirkusfamilie Krone. Interessant. Und Ihre Kinder? Ja, das sind nun echte Barnkrons. Darauf können Sie stolz sein. Leider habe ich keine. Was? Echte Barnkrons. Nehmen Sie mich an, Kindesstadt. Bankdirektor adoptiert Hauptkassier. Das wäre eine tolle Schlagzeile. Dafür gäbe man drüben... Mensch, Baltimore, da bringen Sie mich auf eine gute Idee. Ein Bonbon sozusagen. Ein Hauptkassier, der aus Amerika kam, ist besser als einer, der nach Amerika entkam. Ja. Nicht schlecht, was? Großartig. Geht aber nicht. Warum? Drüben war ich nicht Hauptkassier. Drüben war ich... Detektivassistent bei der Chicago Assurance Company. Ich weiß, ich weiß. Sie wissen? Und ob. Hören Sie, wir haben da einen ziemlich verwickelten Fall und ich würde dabei einmal ganz gerne... Ich meine, Sie haben doch eine gewisse Erfahrung. Sie wollen mich als Detektiv? Natürlich, nur ausnahmsweise. Immerhin. Es handelt sich um den Mann im Wartezimmer. Den mit dem Pferd? Das ist Ihnen schon bekannt. Sie dürfen nicht vergessen, ich komme aus den Staaten. Ja. Die sind eben fix da drüben. Das sieht man bei Ihnen wieder. Fix nochmal sind die fix. Fix. Was soll es sein? Alles, was Sie über ihn in Erfahrung bringen können. Psst. Er kommt. Machen Sie Ihre Sache gut, Baltimore. Ich verschwinde! Salutiert vor sich selbst. Zack, Hinterteil steht stramm vor Vorderteil. Vorderteil steht stramm vor Hinterteil. Zack, durch Dressur brav und stur. Ehre, wem Ehre gebührt. Ein wohltemperiertes Pferd. Zirkus, zick. Militär, zack. Ein Bild tierischer Größe. Menschlichen Willens. Die Hinterhufe, zick. Die Vorderhufe, zack. Name? Pferd ist nicht gleich Pferd. Die Gleichung geht nie auf. Deshalb hatten früher alle Pferde einen Namen. Heute gilt es schon als läppisch, seinem Auto einen Namen zu geben. Mit Recht. Und warum? Pferd ist nicht gleich Auto. Sie meinen, Rad ist gleich Huf. Nicht gleich Huf. Rad ist nicht gleich Huf. So ist es. Darf ich mal? Was? Kleinen Ritt. Aber nur an der Lounge. Ganz wie Sie meinen. Also dann? Wie heißt der Gaul? Narziss. Ein schöner Name. Gefällt er Ihnen? Kommt aus der Botanik. Wie so vieles. Die Botanikologie ist die Lehre von der Botanik. Stimmt. Die Mathematikologie, die Lehre von der Mathematik. Hauptsache, man ist ein anständiger Mensch. Die Politikologie ist die Lehre von der Politik. Ganz richtig. Schließlich lebt man nur einmal. Die Musikologie, die Lehre von der Musik. 55 im März. Die Aspikologie, die Lehre vom Aspik. Dafür hält mich keiner. Die Arsenikologie, die Lehre vom Arsenik. Sie, ich bin kein Rosttäuscher. Lassen Sie diese Anspielungen. Die Tickologie ist die Lehre von... Ich werde Ihnen schon zeigen, wer hier einen Tick hat. Mit mir werden Sie sich nicht lange spielen. Und warum sollten wir nicht spielen? Sie können machen, was Sie wollen. Aber ich bin nur für ernste Geschäfte zu haben. Na endlich. Ihr Name? Lomski. Vorname? Vorderteil. Name? Ott. Hinterteil? To. Otto? Otto Lomski. Verwandt? Weder noch. Dann steht es Ihnen frei, Ihre Aussage zu verweigern. Steuergruppe 3. Konzession. Wohnhaft, ledig, verheiratet, geschieden, zuletzt geboren, römisch-katholisch. Farbe der Augen. Haushalt der Mutter. Staatsbürgerschaft. Volksschule, Unterstufe, Oberstufe, Lehre, Schafblatter, Mums oder Ziegenpeter Scharlach. Ziegenpeter Scharlach, ich denke Otto Lomski. Keinerlei akademische Titel, aber gesunde Grundausbildung. Vorstrafen. Führerschein A, B und C. Sonstige Merkmale. Ein Pferdestall. Grundbuchauszug habe ich mit. Hier. Referenzen? Der Nagel am linken Finger der kleinen Hand ist anders gewachsen als der am kleinen Finger der rechten Hand. Mitglied irgendwelcher Vereine? Laut Ermäßigungsausweis der einheimischen Lokalbahn 55. Ihre Angaben werden selbstverständlich vollkommen diskret behandelt. Das freut mich aber sehr. Unterschreiben brauchen Sie nicht. Kann ich jetzt? Zweite Tür geradeaus. Links für Damen, rechts für Herren. Direktor Bankron erwartet Sie bereits. Also, was ist? Sie wissen, ich wollte Ihnen einen Vorschlag machen. Halbe Noten spielen, keine Viertel. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Also, was ist? Sie dürfen nicht glauben, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass ein Mann in Ihrer Position nicht ohnehin schon sehr viele Vorschläge bekommt. Die Saiten streichen, nicht darauf herumrühren. Ein Geigenbogen ist ein ästhetischer Gegenstand, kein Kochlöffel. Also, was ist? Freilich, Vorschlag und Vorschlag ist zweierlei. Ich weiß, was ich da sage. Ich bin gelernter Schmied. Deshalb bin ich beim Militär zu den Pferden gekommen, was an sich ein Irrtum, ich möchte sagen, ein auf Verwechslung beruhender Irrtum war, da ich nicht Hufschmiedgeselle, sondern Hammerschmiedgeselle bin. Zweite Lage auf der A-Seite bleiben. Also, was ist? Geselle deshalb, weil ich wohl die Lehre ordnungsgemäß abgeschlossen habe, aber nie die Meisterprüfung gemacht habe. Deshalb bin ich, zumindest was das Schmiedehandwerk betrifft, immer noch Geselle. Was nur recht ist, denn was recht ist, ist Recht und Ordnung muss sein, das werden Sie am besten wissen. Schließlich, wo kämen wir hin, wenn das nicht so wäre? Die Lage, ich meine natürlich die allgemeine, ist ohnehin nicht rosig und jeder verantwortungsvolle Mensch fragt sich mit Recht, wie das weitergehen soll. Denn dass es weitergehen muss, darüber, glaube ich, sind wir uns alle im Klaren. Zis, zis und mir binden, tarantantam, tarantantam. Also was ist? Immerhin sprechen wir ja heute bereits von einer Lerngesellschaft oder sonst einer Gesellschaft. Eine Gesellschaft ist es auf jeden Fall, das wissen wir. Und so ergibt es sich irgendwie zwangsläufig, oder wie Hegel sagt, Freiheit ist Einsicht in die Notwendigkeit, dass ich nicht der Einzige bin, der seinen Beruf gewechselt hat. Naja, also ich gebe gerne zu, ich habe ihn freiwillig gewechselt. Aber wie die Lage ist und der Hase so läuft, hätte ich ihn nicht freiwillig gewechselt, hätte ich ihn wechseln müssen. Und Sie werden verstehen, dass man sich da manchmal direkt an den Kopf greift oder sonst wohin und sich fragt, ob man ein Männchen oder Weibchen ist, beziehungsweise ob man unter solchen Umständen noch von einem freiwilligen Stellungswechsel, also ich meine Berufswechsel, sprechen kann. Hören Sie, auch unser Eins macht sich da seine Gedanken. Handwerkstradition hin, Handwerkstradition her. Heutzutage haben wir es mit ganz anderen Problemen zu tun. Ich darf nur kurz an die Automation, an die zweite industrielle Revolution, die Machtergreifung oder sonst was Ergreifung der Elektronengehirne erinnern. Und Sie wissen, was ich meine. Mehr Vibrato. Immer auch an den Text denken bei so einer Melodie. Ein Beben durch die Seele geht. Ist schon besser. Taram, tara, taram, tara, taram, tara. Also was ist? Ich komme gleich darauf zu sprechen. Vorher möchte ich nur noch einmal betonen, dass es mir bei meinem Vorschlag vor allem um die Sache geht. Und ich daher eigentlich nicht recht einsehen kann, wozu die Personenstandsaufnahme draußen in Ihrem Vorzimmer dienen soll. Ich spreche hier natürlich nur von meinem Fall. Allgemein mag das seine Berechtigung haben. Ich bin überzeugt, Sie wissen, was Sie tun. Und kann nur hoffen, dass Sie meine diesbezüglichen Bemerkungen nicht persönlich auffassen. Denn so waren Sie nicht gemeint. Mein Vorschlag nun. Mein Vorschlag nun bezieht sich auf den Weltspartag. Oder vielmehr bildet derselbe dazu sozusagen den Stein des Ambosses, will sagen des Anstoßes. Ich würde mich aber diesbezüglich niemals an Sie wenden, wenn ich nicht wüsste, dass Sie der Direktor jenes Institutes sind, bei dem meinerseits ein Ansuchen um Gewährung eines Kontokorrentkredits in der Höhe von D-Mark 30.000 vorliegt. Angesichts dieser Tatsachen, dieses Facts, haben Sie ein Recht darauf, von mir persönlich zu erfahren, wie ich über gewisse Geldsachen denke. Pianissimo, pianissimo und Achtel viel schneller. Also was ist? Ich persönlich lehne den Weltspartag ab, und zwar aus prinzipiellen Gründen. Es kann doch kein Zweifel darüber bestehen, dass, klein a, Sparen nicht Selbstzweck ist, sondern nur den einen Sinn hat, das ersparte Geld wieder auszugeben. Klein b, das Ausgeben des Geldes immer an Zeit und Ort gebunden ist. Mit anderen Worten, das Ausgeben des Geldes erfolgt nicht nur irgendwie und irgendwann, sondern muss im Sinne der Kantschen Kategorienlehre auch irgendwo erfolgen. Wie aber soll das möglich sein, wenn die Tendenz des Weltspartages dahin geht, dass auf der ganzen Welt gleichzeitig gespart wird? Mein Vorschlag ist daher einfach. Er lautet Abschaffung des Weltspartages und an seiner Stelle Einführung von zeitlich verschieden gelagerten Regionalspartagen. Agnes. Herr Direktor. Der Kontokorrentkredit für Herrn Lomsky ist bewilligt. Besten Dank, Herr Direktor Bankron. Ich habe gewusst, dass sich mit Ihnen reden lässt. Herr Lomsky, ich habe mich sehr gefreut, Sie kennenzulernen. Geschäftsbedingungen etc. etc. erhalten Sie im Vorzimmer von meiner Sekretärin, Frau Nagles. Auf Wiedersehen, mein Lieber, auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. 100 zu 100. 100er. 70, 7 zu 100. 50er. 98 zu 100. 20er. Dieser Mr. Baltimore. Was hast du gegen Mr. Baltimore? Seine Arbeit. Das Geld hier heraufzuschleppen? Ja, er ist Hauptkassier. Er muss für die Bank in einer wichtigen Sache Erkundigungen durchführen. Sagst du. Sagt Herr Direktor Barnkron. Wenn schon. Es ist doch nicht schlimm, dass ich ihn mittlerweile vertrete. Und jeden Abend das ganze Geld in den 13. Stock schleppen. War doch eine gute Idee von Herrn Direktor Barnkron, den Tresorraum in das 13. Stockwerk zu verlegen. Verrückt. Gar nicht verrückt. Einen Tresorraum im 13. Stock kann kein Einbrecher von unten anbohren. Ach, Alois. Ach, Bertha. Komm, küss mich. Bertha. Habe ich etwas falsch gemacht? Falsch gemacht. Du hast vergessen, was wir voriges Jahr auf der Volkshochschule beim pathetischen Elementarkurs gelernt haben. Was? Kapitel 10. Wie liebe ich richtig Regel 1? Als erstes merkt ihr vor der Hand, kein Pathos ohne Widerstand. Eben. Und ich brauche nur zu sagen, küss mich und schon fällst du mir um den Hals. Ach, Alois. Lass uns die Natur betrachten. Gib mir das Fernglas. Hier. Lass deine Blicke nicht zu ferne schweifen, Liebster. Du schau, eine Pferdedroschke. Und ein Pferdedroschkenpferd. Das sehen. Und ein Pferdedroschkenkutscher. Das ist er. Wer? Der Mann, hinter dem Baltimore her ist. Was weißt du davon? Der Mann hat bei uns einen Kontokorrentkredit zwecks Auflassung und Verschuldung seines Betriebs bekommen. Viel? 30.000 Lomsky. Was für ein Betrieb ist denn das? Das siehst du doch. Pferdedroschken-Herumkutschierbetrieb AG KKKB. Pferdedroschken-Herumkutschierbetrieb AG KKKB? Auf genehmigter Kontokorrentkreditbasis. 20, 8, 30, 10, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Hallo, Sie! Hallo! Hallo! Sie! Hallo! Was denn, was denn? Heiße ich Hallo? Heißen Sie nicht Hallo? Heiße Lomsky. Otto, nicht wahr? Wir kennen uns doch, erinnern Sie sich nicht mehr? Heiße Narziss Lomsky. Otto heißt der Gaul. Sie haben bei uns einen Kontokorrentkredit beantragt. Bekommen. Bekommen, ich weiß. Ich bin der Hauptkassier. Und deshalb müssen Sie doch bezahlen. Warum? Ich meine, wenn Sie mit mir fahren wollen. Will ich. Dann steigen Sie ein. Hoppla! Wohin geht's denn? Ich mache nur Stadtrundfahrten. Also dann. Also dann. Direktor Barnkron. Ich bin dabei. Eigentlich, ich hab's schon. Liebe Agnes, ich erprobe es bereits. Wirklich? Sie haben es wirklich schon? Herr Direktor Barnkron, Sie sind ein Genie. Wirklich, wirklich, wirklich ein Genie. Liebe Agnes, Sie wissen ja noch gar nicht, worum es sich da in Wirklichkeit handelt. Da ich von der Hypothese ausgehe, dass die Welt unabhängig von meiner Wahrnehmung existiert, sehe ich keinen Widerspruch darin, die Frage nach der Wirklichkeit zu stellen, ohne zu wissen, worum es sich handelt. Revolutionierend. Umfunktionierung des Pathos der Fingerfertigkeit auf das des Zahlengedächtnisses. Ach, Herr Direktor Barnkron, ich bewundere Sie. Abschaffung der bisher üblichen auf Fingerbasis beruhenden physisch erzwungenen Positionsdressur. Zum Beispiel? A. Nicht mehr Grundstellung kleiner Finger links, sondern 2, 1, 1. 2, 1, 1. Die erste Zahl bedeutet die Tastenreihen. 2. Es wird von oben nach unten gezählt. In unserem Falle also 2. 2. Die zweite Zahl, ich nenne sie die Zählezahl, sagt uns, ob die jeweilige Tastenposition von links, der von rechts her auszuzählen ist. Wobei 1 links und 2 rechts bedeutet. Die dritte Zahl schließlich gibt an, die wievielte Taste von rechts bzw. links abgezählt den gewünschten Buchstaben trägt. Ich nenne sie daher die Portabilitätszahl. 2, 1, 1. Oder 2, 2, 12 bei Rechtsschreibung. 2, 2, 12. Das bedeutet konsequent zu Ende gedacht die Überwindung der 10-Finger-Schreibweise durch ein neues Ein-Finger-System. Oh, mehr, Herr Direktor Bankron. Viel, viel mehr. Auf höherer Ebene. Ja, auf höherer Ebene. Die Überwindung der Maschine durch ein geistiges Prinzip. Herr Direktor Bankron, wenn ich Ihnen dabei nur helfen könnte. Liebe Agnes, das könnten Sie. Vorerst gilt es, das theoretisch Grundsätzliche in Hinblick auf seine Gesetzlichkeit bei der praktischen Anwendung genauestens auszuarbeiten. In Zusammenhang damit muss eine völlig neue Terminologie erstellt werden. Das ist eine Riesenarbeit. Ein Lebenswerk. Die Gründung einer eigenen Akademie wird sich nicht umgehen lassen. Endlich wird es möglich sein, völlig neue Schwierigkeiten beim Maschinenschreiben zu entwickeln. Die Zeit, einen normalen Text zu schreiben, wird enorm steigen. Mindestens um das Hundertfache. Man wird vielleicht die Zeit dazu gar nicht mehr finden. Auf alle Fälle wird es harte Arbeit brauchen, diesen Zeitverlust, der ja in Wirklichkeit ein Zeitgewinn ist, wieder wettzumachen. Große Mengen der in unserem Tresorraum im 13. Stock in Form von Geld lagernden Energie werden dazu wieder mobil gemacht werden müssen. Und darum geht es mir als Bankdirektor schließlich in erster Linie. Die Wirtschaft muss wieder angekurbelt werden. Was natürlich nicht heißen soll, dass ich den pädagogisch-ethischen Aspekt des Einfingersystems nicht für mindestens ebenso wichtig halte. Die Bewältigung der Freizeit, die überschüssige Energie. Ja, ganz richtig, muss beseitigt werden. Freizeit darf nicht zur Freiheit werden. Das widerspräche dem gesunden Volksempfinden. So ist es, und deshalb muss die vollständige Rückzahlung bankmäßig gewährter Kredite zumindest in größerem Maß verhindert werden. Man braucht sich nur vorzustellen, was geschehen würde, wenn alle Kredite plötzlich getilgt werden würden. Nicht auszudenken. Ein Chaos. Wir müssen viel konsequenter sein. Lieber keine Kunden als solche, die zurückzahlen. Und wir werden damit die Ersten sein. Wir? Die Ersten? Herr Direktor Bankron, das wäre das ja... Das ist, liebe Agnes, das wäre nicht, das ist... Lomsky? Jawohl, Lomsky. Der hat Prinzipien, der zahlt seine Schulden bestimmt nicht. Kann er wohl auch gar nicht. Nicht, weil er nicht kann, weil er nicht will. Das ist das Entscheidende, weil er nicht will. Ich weiß nicht, Herr Direktor Bankron. Sollten wir nicht lieber warten, bis Baltimore seinen Bericht über Lomsky... Nein, liebe Agnes, ich habe alles schon entschieden. Baltimores Recherchen über die Absichten Lomskys haben für mich eine rein formelle Bedeutung. Wenn er aber... Was? Wenn Baltimore herausfindet, dass dieser Lomsky keinesfalls Schuldner bleiben will, sondern zum Beispiel ernsthaft daran denkt, seine Schuld bei uns zu tilgen. Liebe Agnes, da können Sie völlig beruhigt sein, der Mann denkt. Und eben deshalb denkt er nicht daran. Sie hätten hören sollen, was er mir zum Weltspartag gesagt hat. Nein, Baltimore wird genau das Gleiche herausfinden, dass ich sozusagen rein instinktiv quasi gewissermaßen mit dem sprichwörtlichen Riecher des erfahrenen Bankiers wahrgenommen habe. Warum halten Sie? Dort drüben, die grüne Kuppel. Ich sehe. Das Nationaltheater. Interessant. Warum halten Sie? Hier, das Jagdschlüssel. Alt? Oh ja, ursprünglich befand sich hier unbebautes Gelände. Ah, Landschaftsgelände. Ja, durch und durch urtümliche Landschaftsgeländelandschaft. Keine Kartoffeläcker? Nicht einer. Das war alles lang vor der Entdeckung Amerikas. Warum halten Sie? Da drüben, die grüne Kuppel. Ich weiß, das Nationaltheater. Jetzt. Was jetzt? Früher. Wann früher? Vielleicht vor 1000 Jahren. Und was war da? War da, wo jetzt das Nationaltheater steht, ein schlichter Tannenwald. Wenn man das bedenkt, wird man plötzlich ganz klein und bescheiden. Nicht wahr? Und wenn man sich erst vorstellt, dass noch früher dort vielleicht irgendein monströser Schachtelhallenwald war. Das vielleicht vor Hunderttausenden und aber Hunderttausenden von Jahren gerade an der Stelle, an der wir uns jetzt befinden, ein Dinosaurier geschlafen hat oder holt der Teufel eines jener Geschäftchen verrichtete, die wir heute noch dem Bereich des allzu Menschlichen einzuordnen pflegen. Amore, amore. Nur bei Dinosauriern stelle ich mir eigentlich immer eher Mord und Totschlag vor. Sei es drum, ist schließlich auch eine menschliche Sache. Mord und Totschlag? Ja, ja, eine allzu menschliche. Sie haben einen feinen Humor. Ich bin nur ein einfacher Kutscher. Interessant. Warum halten Sie? Ende. Aussteigen? Zahlen. Warum zahlen? Muss auch zahlen. Was? Na was schon. Den Kredit muss ich zurückzahlen, den ich bei Ihrer Bank aufgenommen habe. Als Hauptkassierer müssten Sie das doch wissen. Was? Ist das Ihr Ernst? Natürlich, was sonst? Wofür halten Sie mich denn eigentlich? Hier, hier, nehmen Sie. Das ist zu viel, zu viel. Lassen Sie, ich... Könnten Sie... Ja, Sie könnten mich doch... Was? Mich zur Bank bringen. Ich habe es eilig. Ich muss sofort zu Herrn Direktor Bahnkron. Meinetwegen. Also dann los, ich bitte Sie. Und so schnell als möglich. Baltimore ist zurückgekommen. Schlechte Nachrichten. Für wen? Für uns alle. Betreffs? Lomsky. Nein. Was hat er denn gesagt? Also zuerst wollte er das gar nicht glauben. Ja, ja, und dann? Die Bank schließen, da ein Ansteigen der Liquidität nicht mehr zu verhindern ist, wenn Lomsky zurückzahlt. Ja, aber macht denn das wirklich so viel aus? Darum geht es nicht. Ja, worum dann? Um das Prinzip, verstehen Sie. Um die intellektuelle Rechtschaffenheit und... Und? Ich habe versagt. Ich habe versagt. Ich habe versagt. Oh, Lomsky, Lomsky, Lomsky. Wir werden trotzdem heiraten, Alois und ich und Armin. Gratuliere. Ach, schrecklich, schrecklich ist das, wenn die Bank zusperrt. Bahnkron hat mich enttäuscht. Ich gehe wieder in die Staaten zurück. Glauben Sie, dass ich dann Hauptkassier werden könnte? Schließlich habe ich Sie ja schon vertreten. Sie wollen Hauptkassier? Ja, wir werden nämlich heiraten. Bertha und... Ich und Bertha. Gratuliere. Eine blöde Sache. Blöde Sache ist das. Wenn die Bank zusperrt. Die Existenz. Wie können wir denn existieren? Die Existenz der Bank steht auf dem Spiel. Ach, Bertha, Bertha, wie sollen wir dann existieren? Die Existenz der Beamten. Ohne Existenz können wir alle nicht existieren. Meine eigene Existenz. Das ginge schon, aber darum geht es nicht. Bloß existieren ist keine Existenz. Ich muss Lomsky umstehen. Ach, ach, Louis. Ach, Baltimore, wissen Sie denn keinen Rat? Baltimore, bitte. Bitte, mein Baltimore of all. Man muss verhindern, dass Lomsky zurückzahlt. Ja, ja, aber wie? Man könnte ihn ganz einfach killen. Sie? Wie komme ich dazu? Das soll Direktor Bahnkron arrangieren. Ich weiß. Ich muss was unternehmen. Aber Herr Direktor Bahnkron, was wollen Sie denn tun? Liebe Agnes, was weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass Lomsky nicht zurückzahlen wird. 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2. Schöner Baum. Eine Rosskastanie. Esculus hypercastanum. Auch der rechts daneben. Ein schöner Baum. Eine Rotkastanie. Esculus rubicunda. Zigarre? Die letzte. Liegt doch genügend zum Rauchen herum. Moderndes Laub. Gut gelagert, gerade recht. Nicht zu trocken, nicht zu feucht. Und wenn es regnet, wenn Schnee. Man muss nicht immer rauchen. Selbst gedreht. Esculus hippocastanum liefert die besten Deckblätter. Der Park muss größer geworden sein. Sieht so aus. Riesig. Einfach riesig. Ob wir da noch was herausfinden? Mir macht das alles nichts mehr aus. Großer Park, kleiner Park, Debitor und Kreditor und Bäume und Gebüsch. Passives Aktivgeschäft, etc., etc. Sie haben sich eben damit abgefunden. Abgefunden? Haben Sie einen Spiegel? Nein. Wie sehe ich aus? Etwas vernachlässigt. Und ich? Wie ein alter Landstreicher. Ein alter Landstreicher? Den Kredit werde ich wahrscheinlich nie mehr zurückzahlen können. Das liegt nicht an Ihnen. Ich hätte das nie für möglich gehalten. So ein großer Park und sich so verfahren. Eine Wildnis ist das. Warum wollten Sie auch, dass ich Sie hierher kutschiere? Jeder kann sich mal verfahren. Nein, nein, nein, nein, nein. Mir dürfte so etwas nicht passieren. Ich bin geprüfter Kutscher. Sie trifft da keine Schuld. Es wäre Sache der Stadtverwaltung gewesen, die Wegschilder so stabil zu montieren, dass sie ein alter, in Panik geratener Bankdirektor wie ich nicht herunterschlagen und ins Gebüsch werfen kann. Sie haben die Wegschilder entfernt? Ja. Ja, aber warum denn? Da kann ja kein Mensch mehr aus dem Dickicht herausfinden. Ordnung muss sein, mein Lieber. Ob man jemals eine Abgängigkeitsanzeige erstattet hat? Sicher. Was haben Sie da? Ein Fetzen Papier. Stück aus einer alten Zeitung. Habe ich da hinten bei dem alten verfallenen Pavillon gefunden. Steht da etwas drin? Nicht viel. Ist nur mehr ein Satz lesbar. Möchte wetten, dass wir damit gemeint sind. Lassen Sie mich lesen. Bitte. Zuletzt wurden beide in dem großen Park gesehen, der sich nördlich der Stadt weit ins Land hinein erstreckt. Erinnern Sie sich noch? Das muss damals gewesen sein, als uns Alois und Bertha vom Tresorraum aus zuwinkten. Alois und Bertha? Wie hießen doch gleich die beiden anderen? Agnes und Baltimore. Stimmt, Agnes und Baltimore. Wo die wohl inzwischen alle umgehen? Zerstreut in alle Winde. Wie wir? Divertiert. Was machen Sie da? Ich spanne das Pferd aus. Lass es laufen. Und die Kutsche? Die richten wir uns als Unterkunft her. Ob das erlaubt ist? Warum nicht? Warum nicht? Und außerdem, wo kein Kläger ist, ist kein Richter. Weiß nicht. Als Bankdirektor kann ich mich mit solchen Redensarten nicht recht befreunden. Bankdirektor? Das waren Sie einmal. War ich. Auch ich war einmal ein Kutscher, hieß Lomski, Otto Lomski. Hey, Barnkron, Wo sind Sie denn? Barnkron. Weg ist er. Hieß Lomski. Otto Lomski. Hatte ein Pferd. Schönes Tier. Hieß, weiß nicht mehr, wie der Gaul heißt. Narr. Arz. Schönes Tier. Ah, jetzt grast es da drüben auf der Lichtung. Frisst Blumen. Große, weiße Sterne, Sterne, Sterne, Sterne. Divertimento für 5 Bankbeamte und einen Kutscher von Otto Grünmandel. Regie Heinz Hostnick. Mit Hans-Helmut Dieko, Rosemarie Seehofer, Ursula Erber, Hermann Schomberg, Günter Neuze, Hans Putz, Jo Wegener, Anne-Rose Bücklers. Komposition Peter Zwetkow. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks und des Saarländischen Rundfunks 1968. Im Freispielstudio begrüße ich jetzt einen Gast, den Hörspielkritiker und Feature-Autor Jochen Meißner. Hallo. Hallo. Das Jahr 1968 hat ohne Frage das Hörspiel revolutioniert. Neue Musik spielte da eine Rolle, avantgardistische Literatur und O-Tonaufnahmen. Das alles prägte das sogenannte neue Hörspiel. Aber hat es dieses Genre auch lustiger gemacht? Ich glaube, da kann man mit einer Analogie antworten. Der Tonfilm hat das Kino ja auch nicht lustiger gemacht, als es der Stummfilm vorher war. Ich glaube aber, dass die experimentellen Verfahrensweisen das Hörspiel damals freier und mutiger gemacht haben. Aber das hat nicht erst 1968 mit dem neuen Hörspiel begonnen. Da gab es natürlich Vorläufer. Also einer der berühmten Vorläufer ist aus dem Jahr 1956 ein Hörspiel von Ludwig Harich, dem kürzlich verstorbenen Schriftsteller und Hörspielautor. Der hatte nach dem Krieg als Deutschlehrer in Frankreich gearbeitet und ist dort auf die experimentelle Literatur gestoßen und hat dann begonnen, Raymond Queneaus Stilübungen zu übersetzen. Das ist eine Geschichte einer Begebenheit im Autobus der Linie S, die relativ banal ist, die aber dann in 99 verschiedenen Stillagen erzählt worden ist. Hier herrscht der durchgehende U-Laut. Unterwegs unter der bunten Kuppel eines Busses, der unzählige in die Runde trug, unkte ein junger Spund mit ulkigem Schlund und Schnur um den Hut. Und grundlos flunkerte er von Unvernunft und grunzte einen gutmütigen Bourgeois an. Du lupp, mein Fuß! Mit unvermutetem Schwung wuchtete er auf einen Stuhl. Stunden danach untersuchte ein Kumpel seinen Umhang und murmelte, Dummkopf, du musst diesen Rundknopf an deinem Burnus umzugruppieren versuchen. Ja, das Stück wurde 1956 unter dem Titel Komödie der Sprache, Komödie des Sprechens gesendet. Und auf dem Archivblatt des Saarländischen Rundfunks steht, dass nach Rücksprache mit der Dramaturgin Annette Kürmeier das Stück als Hörspiel einzustufen sei, obwohl es damals offensichtlich nicht von der Hörspielabteilung produziert worden ist, sondern von der Literaturredaktion. Du hast in einer Hörspielrezension den Begriff durchgeknalltes Hörspiel erfunden. Würdest du das als eine Kategorie bezeichnen, die vielleicht in den 50ern ihren Anfang hatte? Oder tauchte das eher zufällig auf? Gab es einen Durchbruch für die Gattung in den Hörspielredaktionen? Ja, es gab natürlich gewisse Traditionslinien für merkwürdige, wahnsinnige Hörspiele und die kommen in der Regel aus der experimentellen Literatur. Also Ludwig Harich gehört natürlich dazu, Jürgen Becker, Helmut Heißenbüttel, Paul Wür, die das alles schon mal vorgedacht haben. Und es gab ein Stück, was so ein bisschen wie ein Meteor in die deutsche Hörspielszene eingeschlagen ist. Das war das Stück Marathon des japanischen Rundfunks von Naoma Uchimura, was ein reines O-Ton-Stück war und ohne Übersetzung in Originalsprache gesendet wurde. Das ist also sozusagen eines der ersten Stücke, was so quer zu dem alten Hörspiel, was damals produziert wurde, gesendet wurde. Dann gab es natürlich noch technische Rahmenbedingungen, dass es die Stereophonie gab, dass man tragbare Aufnahmegeräte hatte, dass man damit rausgehen konnte. Und Rolf-Dieter Brinkmann hat daraus eine Kunstform gemacht. Und es gab natürlich noch Einflüsse aus anderen Künsten, nämlich aus der Fluxusbewegung unter anderem. Wolf Vostell hat ein Stück gemacht, was eben auch kein Hörspiel war, sondern auch von einer Literaturredaktion produziert wurde. Das war ein Aktionsspiel mit dem Titel 100 Mal Hören und Spielen, was live aus dem kleinen Sendesaal des WDR gesendet wurde. Der Westdeutsche setzt das Programm weiter. Lecken Sie beim Hören die Schaltknöpfe Ihres Radios. Lecken Sie beim Hören die Schaltknöpfe Ihres Radios. Ich wiederhole. Lecken Sie beim Hören die Schaltknöpfe Ihres Radios. Ich wiederhole. Lecken Sie beim Hören die Schaltknöpfe Ihres Radios. Wo ist denn Ihr Radio, Marcel? Ja, Zentrale. Ja. Ist das wegen der Sendung Vostell? Ja, ja. Ja, ich verbinde durch, ja. Hallo? Hallo? Ja, hallo, Fecke im Studio 6. Hören Sie mal, ich habe nicht meinen Bauch gegen die Fernseh. Warum denn nicht? Weil ich keinen habe. Was mache ich jetzt? Dann nehmen Sie doch einfach das Radio und lecken Sie dort die Knöpfe. Ja, das Radio. Und Sie können ja auch, die Knöpfe des Radios dann in den Bauchnabel stecken. Was meinen Sie? Sie können ja auch die Knöpfe des Radios dann in Ihren Bauchnabel stecken. Ah, das ist gut. Ja, ich danke, ja? Ihnen, das werde ich tun. Wunderbar. Gut. Dankeschön. Tschüss. Ja, was hier neu ist, ist, dass zum ersten Mal auch die Hörer mit einbezogen wurden in das Ganze. Und zwar nicht nur die Hörer, die es gehört haben. Im Stück wurde auch eine Telefonnummer in Helmstedt, also weit außerhalb des Sendegebietes des WDR, bekannt gegeben, wo man anrufen sollte und fragen sollte, ob das Hörspiel da auch angekommen sei. Also das ist eine ganz irre Geschichte. Das Stück dauert übrigens nur 17 Minuten und die restlichen 9 Minuten des Sendetermins wurden dann mit Reflexionen über dieses Hörspiel verbracht, wo dann auch gesagt wurde, in ironischer Art und Weise, dass das Hörspiel doch eigentlich einem Hörspiel würdigen Zustand über den Sender gehen sollte und man sich gefälligst vorher die Hände waschen sollte. Nun sind das ja ganz unterschiedliche Beispiele, die du hier mitgebracht hast. Wenn ich jetzt nochmal davon ausgehe, dass deine Definition des durchgeknallten Hörspiels eine Kategorie ist, hat die eine eigene Ästhetik? Ja, also ich habe diesen Begriff eigentlich erfunden, weil es keinen passenderen dafür gab. Basis war eigentlich, dass sich das normale Hörspiel zum durchgeknallten Hörspiel in etwa verhält wie ein normaler Tatort zu Kottern ermittelt. Das heißt, die Ereignisse, die kommen, sind in der Regel unvorhersehbar. Es gibt so eine gewisse Überlagerung von den Realitätsebenen mit einem gewissen Hang zum Fantastischen, zum Grotesken, zum Absurden. Außerdem werden da Erwartungshaltungen aufgebaut, die dann enttäuscht oder erfüllt werden. Also das ist sozusagen das Kriterium des Komischen, was im durchgeknallten Hörspiel noch sein muss. Und wichtig ist halt ein Überschuss an Fantasie, der da vorhanden sein muss. Und dass sich diese Hörspiele im besten Fall nicht auf einen Begriff bringen lassen, sondern dass man sie quasi nur nacherzählen kann. Und es ist dieser Überschuss an Fantasie, der so durch die Schallmauer des Gewöhnlichen knallt, nicht? Und deswegen das durchgeknallte Hörspiel. Übrigens gibt es ein ganz aktuelles Hörspiel von Hermann Kretschmer, der sich der Phänomenologie der Kürze gewidmet hat. Und das heißt das Bad im Knall. Aber ich habe ein anderes Paradebeispiel für das durchgeknallte Hörspiel mitgebracht und das ist so ein One-Hit-Wonder aus dem Jahr 1998. Nebensache und das Mädchen, das so flüssig war, dass es nur in einem Glas herumlaufen konnte, von Martin Gehlen und Filippo Tiberia. Und darin kommen vor das gute Tu-Wort, eine Tante mitnichten, ein Hindu in der Rappelkaste, die Gebrüder Grimm, 7 feuerspeiende Drachmen, und die U-Bahn-Kontrolleure in tiefgefrorenen Frauenkleidern. Letztere ist eine Band, die die Geräusche für das Stück gemacht hat. Und wir hören mal rein. Ja, und denk noch mal bei der Sequenz mit dem Essen. Ja, ja, ist schon klar. Ich mach das nicht zum ersten Mal. Ja, und denk noch mal dran, dass du die Endung nicht verschluckst. Ja, ist schon klar. Ich sage doch, ich mach das nicht zum ersten Mal. Ja, und vielleicht kriegen wir das ja mal beim ersten Mal gemacht, hä? Hör mal, wie soll ich das sagen? Ich mache das nicht zum ersten Mal. Wenn du jetzt vielleicht mal das zur Kenntnis nehmen würdest. Ich meine, du hast mich ja gehört, ja? Gehört hast du mich und verstanden, ja? Also bitte, warum, nimmst du... Wie abgemacht. Nun, ich... Werner, wart wir zwei Schönen da unten dann bald mal. Wir sind auf Sendung. Und wieder ging ein schöner Tagelohn zu Ende. Das Mädchen, das so flüssig war, dass es nur in einem Glas herumlaufen konnte, hatte soeben den letzten Rest seines spärlichen Einkommens ausgegeben. In der düsteren, stickigen Hütte hatten sich wieder all jene zusammengefunden, die sich nur noch durch zwei Phasenreiniger die Illusion auf ein besseres Leben bewahren können. Draußen vor der Hütte baumelte ein Schild im Wind. Auf dem Schild stand »Drogerie am Rathausplatz«. Und das sollte nichts Gutes bedeuten. Auch das Mädchen, das so flüssig war, dass es nur in einem Glas herumlaufen konnte, hatte wieder den Weg hierher eingeschlagen, um seinen Schmerz mit jenem abscheulichen Zeug zu betäuben, das in einer ersten Phase aufweicht und in einer zweiten befreit. Das Mädchen, das so flüssig war, dass es nur in einem Glas herumlaufen konnte, musste sich nämlich jeden Tag von Neuem ausschütten und selbst wieder aufwischen, und es mochte seine Arbeit nicht. Im Studio immer noch Jochen Meißner und wir reden über seine Kategorie des durchgeknallten Hörspiels. Lass uns mal überlegen, wo kommt das eigentlich her? Was sind das für Leute, die durchgeknallte Hörspiele machen? Also Filippo Tiberia ist Theatertechniker, Ludwig Harig war Schriftsteller und Übersetzer, Wolf Vostell Maler und Bildhauer und Otto Grünmandl hatte Elektrotechnik studiert. Woher kommen diese Meister des höheren Blödsinns? Ist die klassische Laufbahn die des Quereinsteigers? Ja, kann man, glaube ich, nicht so sagen. Aber es gibt viele, die in diesem Genre gearbeitet haben, die woanders herkommen. Also der führende Hörspieltheoretiker Friedrich Knilly, der war beispielsweise ausgebildeter Maschinenbauer, promovierter Psychologe und habilitierter Literaturwissenschaftler. Also da kommt schon einiges zusammen. Aber es ist nie schlecht, wenn man halt die Regeln der Dramaturgie und der Ästhetik kennt, um sie umso besser übertreten zu können, nicht? Und das ist halt ganz wichtig. Da kommt man halt von außen auch nicht so einfach ran. Also es gibt jemanden, der auch ein bildender Künstler ist, nämlich Matthias Schamp, der das in einem Stück sehr gelungen realisiert hat. Das Stück heißt »Der Aufstand in den Sinnscheiße-Bergwerken«, stammt aus dem Jahr 2007 und eröffnet eigentlich einen gesamten Theoriekosmos. Werfen Sie eine Dublone in den Einwurfsschlitz und ich beglücke Sie mit drei phänomenalen Hyperbubbelgums. Eine Wonne für die Wangenmuskulatur. Halt's Maul und rück sie raus oder Geld zurück. Wo wird das nichts? Ich verdiene doch bloß eine Dublone am Tag. Das reicht gerade mal für drei Kaugummis. Mein ganzer Lohn ist futsch. 12 Stunden harte Arbeit in den Sinnscheißebergwerken für nichts und wieder nichts. Du arbeitest in den Sinnscheißebergwerken? Ist es nicht furchtbar schlimm dort unten? Naja, es ist eine entsetzliche Schinderei und manch einer geht dabei drauf. Aber ich nehme das Risiko gern auf mich, weil es eine verantwortungsvolle Aufgabe ist. Aus der Sinnscheiße, die wir zutage fördern, wird schließlich alles gemacht. Die Straßen, die Häuser, die Bäume, du und ich. Jedes noch so scheinbar unbedeutende Teil. Sogar dieser Automat besteht zu 100% aus Sinnscheiße. Aua! Aua! Du? Eins habe ich nie begriffen, erklärst du es mir? Was denn? Unser ganzer Planet besteht doch aus Sinnscheiße. Warum muss man so tief ins Innere vorstoßen, um unter entsetzlichen Qualen und unzähligen Opfern ein Material heraufzubefördern, das an der Oberfläche des Planeten in rauen Mengen herumliegt? Ja, das ist natürlich eine berechtigte Frage, nicht? Wenn der ganze Planet aus Sinnscheiße besteht, warum sie noch fördern müssen. Da muss man sich erstmal fragen, was ist Sinn überhaupt? Und nach dem Systemtheoretiker Niklas Luhmann ist Sinn das Medium, das die selektive Erzeugung aller sozialen und psychischen Formen erlaubt. Und außerdem ist Sinn eine evolutionäre Errungenschaft der sozialen und psychischen Systeme, die deren Selbstreferenz und Komplexitätsaufbau Form gibt. Und im Stück ist es tatsächlich so, dass als der Sinn verloren geht, auch die ganze Welt auseinanderfällt. Also im durchgeknallten Hörspiel geht es durchaus nicht nur um das Komische und das Klamaukige, sondern durchaus auch um das Theoretische, was dahinter steht. Und der Rohstoff dieser Welt, eben dieser Sinn, bekommt seinen Mehrwert eben nur dadurch, dass er durch die Arbeit, die in ihn hereingesteckt wird, veredelt wird. Nicht? Also es wird Mehrwert erzeugt dadurch, nur durch die Anstrengung. Also der Planet besteht eigentlich nur aus Sinnscheiß und Ausbeutung. Danke, Jochen. Du hast uns viele schöne Beispiele mitgebracht. Wir haben angefangen 1956, dann ging es weiter 1969. Das war das Spiel von Wolf Vostell 1998 und das letzte jetzt eben 2007. Das waren die Stationen des durchgeknallten Hörspiels, wie du sie definierst. Hast du auch was Aktuelles dabei? Ja, es gibt tatsächlich was Neues. Ganz gegenwärtig hat sich das Autorenduo Ulrike Janssen und Marc Matter in ihrem Hörspiel Meerschall, Schwamm und Schweigefang um eine Vereinigung von sprachexperimentellen und klangkünstlerischen Verfahrensweisen bemüht. Also das Stück führt anhand eines nicht immer einwandfrei funktionierenden Audioguides durch ein Museum für merkwürdige Schallaufzeichnungsgeräte, ein sogenanntes Schallaufzeichnungsbewahr. Und Ulrike Jansen hat für diesen Audioguide so eine eigene Sprache entwickelt, die ein paar grammatikalische Besonderheiten hat, also wenige Endungen, kaum Präpositionen, Verben im Infinitiv und so weiter. Und das Ganze hat so einen dreifachen Effekt, nicht? Also zum einen kann man sich daran erfreuen, diese Sprache entschlüsselt zu haben. Dann hat man ein Erfolgserlebnis, wenn man die Funktionsweise dieses Apparates verstanden hat. Und zu guter Letzt gibt es dann noch ein Beispielhör, wie dieser Apparat dann nun wirklich klingt. Und das erfüllt oder enttäuscht die Erwartungen, die man daran hat. Und das ist halt in der Regel ein komischer Effekt. Und ich glaube, dieser komische Effekt, dieser dreifache Erkenntnisgewinn ist, was ein gutes Hörspiel und auch ein gutes, durchgeknalltes Hörspiel auszeichnet. Türsprech Bambusspitz. Es handelt um Bambusrohr scharf angespitzt unter Tür fest drangefügt. Und Bodenkurvenrille eingekerb unter Tür mit Bambusspitz. Wenn Tür bewegt, dann Sprech ertönen, weil Bambusspitz durch Rille fahrt. Denn Form von Rille, Schallwellzeug und Sprech erkling. Wenn hinausgeht, Tür aufmacht, dann Tür gleich Sprech. Hallo's. Wenn hinausgegangen und Tür Zufall, dann Tür gleich Sprech. So lahm. Tür funktionier mit Resonier, weil Spezialmaterial Schallverstärk. Und Sprech hockt fest in Rille drin und Tür sprecht immer, wenn benutzt. Tür sprecht immer, wenn benutzt. Vielen Dank, Jochen Meißner, für diesen Streifzug durch die Geschichte des Hörspiels auf der Suche nach dem durchgeknallten Hörspiel und den schönsten Beispielen dafür. Im Freispiel wünschen wir Ihnen eine schöne Woche. Bis zum nächsten durchgeknallten Freispiel. Am Mikrofon verabschiedet sich Annette Schäfer. Und du hast uns noch einen Rausschmeißer mitgebracht. Jochen, willst du gerade sagen, wer es ist? Das ist ein Stück von Eugen Egner und heißt »Was macht eigentlich Harre absolut?« und spielt im Inneren einer Musikaufnahme. Meine Damen und meine Herren, stellen Sie sich vor, ein paar völlig Wahnsinnige machen eine Radiosendung. Stellen Sie sich vor, es wird nur völlig wahnsinnige Musik gespielt. Yeah. Yeah. Yeah. Und natürlich rufen wir diese Sendung nur völlig Wahnsinnige an. Haben, ist in Wirklichkeit von mir. Die habe ich vor Jahren selbst aufgenommen. Deutschlandfunk Kultur. Das Feuilleton im Radio.